SWR 2 Wissen. Frühjahr 2003. Die Lungenkrankheit SARS beherrscht die Schlagzeilen der Medien. Szenarien wie zu Zeiten von Pest und Cholera werden aufgebaut. Die Angst geht um, auch in Deutschland. Der Tourismus nach China, Singapur und Vietnam kommt zum Erliegen. Nur noch wenige wagen es, nach Asien zu fliegen. Warnungen besonderer Mediziner gehen in der allgemeinen Hysterie unter. Bereits relativ früh warnte das Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Truppenmedizin vor Panikreaktionen im Umgang mit der Lungenkrankheit SARS. Verglichen mit Influenza sei keine seuchenartige Ausbreitung zu beobachten. Ein vergeblicher Versuch, gegenzusteuern. SARS war das Lieblingsthema der Medien, das Spiel mit der Angst, eine Garantie für Auflagen und Quotensteigerungen. Obwohl in Deutschland nicht ein einziger SARS-Todesfall zu beklagen war, hatte die Medienkampagne direkten Einfluss auf das Verhalten der Menschen. Die Bedrohung durch SARS wurde nahezu ausschließlich durch die Medien hochgespielt. Massenmedien und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Eine Sendung von Otto Deppe. Wie weit geht die Macht der Medien und wo liegen die Grenzen der Beeinflussung? Das in diesem Zusammenhang meist diskutierte Beispiel der letzten Jahre, der Massenmord am 26. April 2002 im Gutenberg-Gymnasium in Erfurt. Ein junger Mann im schwarzen Kampfanzug, schwer bewaffnet mit einer Pumpgun und einer Pistole, betritt das Gebäude, sucht seine Opfer und schießt. Mehrere Stunden dauert das Drama. Am Ende sind 10 Lehrer, 5 Schüler und der Einsatzleiter der Polizei tot. Der Amokschütze, der 19-jährige Robert Steinhäuser, richtet sich selbst. 17 Menschen sind ums Leben gekommen. Ein Amoklauf, wie ihn Deutschland noch nie erlebt hatte. So etwas kannte man nur aus den USA. Warum konnte das geschehen? Was trieb den sonst eher unauffälligen Täter zu diesem Verbrechen? Er war zwar wenige Monate vorher von der Schule gewiesen worden, aber das passiert auch anderen Schülern, die nicht gleich ausrasten. Ein begeisterter Computerspieler soll er gewesen sein. Sogenannte harte PC-Spiele hatten es ihm angetan, in denen es darum geht, virtuelle Gegner zu vernichten. Er hörte Heavy-Metal-Musik und war ein Fan von Gewaltvideos. Ist die Summe dieser Faktoren eine Begründung für seine Tat? Für die Sensationsmedien stand das Urteil schnell fest. Sie, die oft Vorreiter in der Verbreitung von Gewaltdarstellungen sind, sahen genau darin die Hauptursache für das unfassbare Verbrechen. Eine schizophrene Situation. Die Verursacher als Ankläger. Aber so einfach, wie es oft dargestellt wird, sind sie nicht. Die Mechanismen der Massenkommunikation und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Sind Gewaltdarstellungen im Fernsehen direkte Auslöser für Gewalttätigkeit von Individuen? Lassen sich an Fallbeispielen wie bei Robert Steinhäuser eindeutige Bezüge herstellen? Seriöse Wissenschaftler sehen sich hier in einem Dilemma. Das Thema ist einfach zu komplex für klare Aussagen. Wolfgang Möller-Streitbürger, Dozent für Medienwissenschaft an der Fachhochschule Mannheim. Sie können inhaltsanalytisch Medieninhalte zerlegen. Sie können einen Film nehmen, zum Beispiel den, der nachgeahmt wurde in Erfurt, da gab es einen Film. Sie können feststellen, messen, da sind die und die Handlungen drin vorgekommen. Und wenn die dann in der Wirklichkeit genauso in derselben Sequenz wieder stattgefunden haben, wie es ja wohl auch war, dann können Sie daraus schließen, ja, es wurde nachgeahmt, aber mehr auch nicht. Damit ist nicht geklärt, warum nachgeahmt wurde. Massenmedien sprechen ein Millionenpublikum an. Aber nur in Einzelfällen kommt es zu Gewalttaten. Selbst wenn eine latente Gewaltbereitschaft durch entsprechende Sendungen oder Filme verursacht wird, und dafür gibt es durchaus Anzeichen, ist immer noch nicht geklärt, ob Gewaltdarstellungen unmittelbare Auslöser von Gewalttaten sind. Es gibt auch Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass durch den Konsum von Gewalt in den Medien Aggressionen abgebaut werden. Das Problem ist immer wieder, durch empirische Messungen zu eindeutigen Aussagen zu kommen. Und hier bleiben die Medienforscher im Gestrüpp der Vermutungen hängen. Es gibt Forschungen, die messen dann, dass Kinder nervös werden beim Anschauen von Gewaltdarstellungen, dass sie erregt werden, dass sie auch aggressiv werden in diesem Moment. Sowas kann man messen. Was man aber bis jetzt nicht messen konnte, ist, dass eine konkrete Mediendarstellung zu konkreten Taten geführt hätte. Es liegt nahe, dass dem so sei, weil einige Täter exakt nachgeahmt haben, was in bestimmten Filmen gelaufen ist. Das ist ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass so etwas möglich ist. Aber ob das nun eine Wirkung dieses Mediums war oder ob diese Menschen psychisch so gestrickt waren, dass sie für so etwas anfällig waren, ist eine ganz andere Frage. Also man kann nicht so hart sagen, Medien bewirken das und das durch Gewaltdarstellungen. Für viele Eltern und Lehrer ist es ein eher unterschwelliges Gefühl, dass es eine Wechselwirkung zwischen Gewalt in den Massenmedien und Gewaltbereitschaft gibt. Denn wie hätte ein junger Mann aus relativ normalen Verhältnissen ohne Beeinflussung eine solche Tat begehen können? Für Medienwissenschaftler wie Professor Helmut Scherer, Leiter des Instituts für Journalistik und Kommunikationsforschung an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover, bringt eine Momentaufnahme wenig. Ein besserer Ansatz ist die wissenschaftliche Begleitung über einen längeren Zeitraum. Wenn wir es gut tun, ist, dass wir Menschen in bestimmten Zeitabständen begleiten und schauen, wie verändern sie sich denn durch den Kontakt mit den Massenmedien. Und diese Veränderung, die interpretieren wir als Wirkung. Das kann man in kurzen Zeitabschnitten tun. Man schaut mal, wie ist das vor einer Sendung, wie ist das nach einer Sendung. Das hat man insbesondere auch bei Gewalt auch durchaus mal lang über Jahre hinweg getan. Nur leider, um jetzt dem Ganzen gleich einen kleinen Dämpfer aufzusetzen, sind die Ergebnisse, die wir da bislang gefunden haben, eher diffus. Wir wissen in diesem Fall, dass es sehr stark davon abhängt, in welchen Verhältnissen jemand lebt, wie die anderen Persönlichkeitsmerkmale ausgeprägt sind, wie etwa die Familie zusammengesetzt ist, wie die Familie funktioniert. Das spielt eine ganz zentrale Rolle dafür, ob Medien hier einen dramatischen negativen Einfluss haben können. Diffuse Ergebnisse, wohin man schaut. Der Erfurter Amokschütze Robert Steinhäuser war zwar ein Einzelgänger, der sich von seiner Familie abgekapselt haben soll. Aber reicht das in Verbindung mit Gewaltvideos schon aus, alle Hemmschwellen zu überwinden und sich außerhalb der Gesellschaft zu stellen? Robert Steinhäuser kann diese Fragen nicht mehr beantworten. Und wenn er es könnte, wäre er wahrscheinlich ein Einzelfall, wie er immer mal wieder vorkommt. Denn die Frage der Medienwissenschaftler lautet: Wie viele Menschen schauen sich einen Gewaltfilm an? Wie viele bleiben davon unberührt? Und wie groß ist der Anteil derer, die auffällig reagieren? Hier sieht das Ergebnis immer so aus, dass eindeutige Zuordnungen nur ganz selten möglich sind. Das gilt auch für die Wirkungsmechanismen der Medien, wenn es nicht um das Thema Gewalt geht. Genaue Aussagen, ob nach einem Beitrag im Fernsehen eine größere Zahl von Zuschauern in der vorgegebenen Art reagiert, sind ebenfalls nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Professor Romy Fröhlich von der Universität München und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft zum allgemeinen Stand der Forschung. Die Wirkungsforschung ist ein ganz großer Bereich der Kommunikationswissenschaft, in dem unendlich viel publiziert und geforscht wurde. Und deshalb entsteht der Eindruck, als wüssten wir ganz genau, wie Medien wirken. Das tun wir aber nicht. Diese Aussage ist sicher eine Enttäuschung, besonders für politische Parteien, die auf vielen Wegen versuchen, mediale Wirkungen in ihrem Sinn zu erzielen. Letztlich immer dann, wenn gewählt wird. Solange in allen Medien unterschiedliche Aussagen und Meinungen dargestellt werden, gibt es einen Neutralisierungseffekt. Die Mediennutzer haben die Möglichkeit zu vergleichen. Sie lesen ihre Tageszeitung, sehen Politiker aller Parteien in den unterschiedlichsten Sendungen und werden auch im Radio mit der gesamten Bandbreite des politischen Spektrums konfrontiert. Kritisch wird es für eine Gesellschaft, wenn alle Medien sozusagen im Gleichschritt agieren. Dann entsteht eine Grundstimmung, aus der sich bestimmte Ergebnisse ableiten lassen. In Diktaturen wird angeordnet, wie die Medien zu berichten haben. Diese Propaganda ist immer dann besonders wirkungsvoll, wenn über einen längeren Zeitraum die Bevölkerung keinen Zugang zu anderen Informationen hat. Das beste Beispiel dafür ist in Deutschland die NS-Zeit, während in der ehemaligen DDR die Westmedien die Wirkung der Parteipropaganda weitgehend neutralisierten. Aber auch in Demokratien entwickeln sich in den Medien Grundstimmungen, aus denen eine Einheitsmeinung wird, die dann auch eine messbare Wirkung zeigt. Der Kommunikationsforscher Professor Scherer. Denken wir ein paar Jahre zurück, die Bundestagswahl Schröder gegen Kohl. Und da gab es in den Medien diesen Grundtenor. relativ unabhängig von der politischen Richtung, waren die eher linken Medien der Meinung, Schröder muss ran, und die eher konservativen Medien waren der Meinung, dass es sich für den Kanzler Kohl nicht mehr wirklich zu kämpfen lohnte. Und das hat natürlich zu diesem überragenden Ergebnis von Schröder mitgeführt. Also doch Beeinflussung durch die Massenmedien? Die Frage kann mit einem klaren Jein beantwortet werden. Solange die Meinungsvielfalt in den Medien garantiert ist, kann der Bürger beruhigt sein. Aber das Beispiel der Bundestagswahl hat gezeigt, dass Strömungen, oft als Mainstream bezeichnet, entstehen können, die Wirkungen zeigen. Das hat auch der ehemalige Präsident der Bundesagentur für Arbeit erfahren müssen. Eigentlich hatte er fast alle Entwicklungen in Gang gebracht, die heute von seinem Nachfolger vorangetrieben werden. Einziger Stolperstein, die viel diskutierte Vergabepraxis von Beratungsaufträgen, von denen dann letztlich nur einer umstritten war. Für einen bis dahin erfolgreichen Politiker und Manager mehr oder weniger eine Lappalie. Aber dann wurde in einer Einheitskampagne von den Zeitungen und den elektronischen Medien das Bild des arroganten Managers gezeichnet, in dem sich Florian Gerster nicht wiedererkennt. Das Problem ist nur, ich kämpfe mit einem Bild, das Menschen erzeugt haben, die mich zum Teil gar nicht kennen oder die ein Interesse daran hatten, dieses Bild so zu malen. Und da ich eben bei 90.000 Mitarbeitern zum Beispiel in 2 Jahren, ich schätze, etwa 5% wirklich persönlich erleben konnte und sie mich erleben konnten, haben eben 85.000 Mitarbeiter ein Bild, das sich aus der Bild am Sonntag, aus dem Spiegel oder wo auch immer ableitet. Also ich bin gewissermaßen als nationale Figur ein Kunstprodukt. Florian Gerster wirft den Medien vor, nicht die Realität zu beschreiben, sondern Bilder zu zeichnen, die mit der Realität nur am Rande zu tun haben. Diese Bilder werden von der Öffentlichkeit übernommen, weil für eigene Urteile die zusätzlichen Informationen fehlen. Informationen, die bei solchen Kampagnen von den Medien ignoriert werden, weil sie nicht dem Schlagzeilentrend entsprechen. Für den Leser, Hörer oder Zuschauer ist dann nur existent, was die Medien berichten. Professor Romy Fröhlich. Das ist die Befürchtung, die zunehmende Befürchtung, sozusagen reduziert auf den Satz, was nicht in den Medien vorkommt und stattfindet, ist nicht Teil unserer wahrgenommenen Realität. Das ist nur zum Teil richtig. Ich würde da den Teufel noch nicht an die Wand malen wollen, aber in ganz bestimmten thematischen Bereichen haben wir heute einen solchen Zustand leider Gottes schon erreicht. Ist die Bevölkerung in solchen Fällen den Medien ausgeliefert, was selbst ein vom Kanzler und vom Wirtschaftsminister gestützter Florian Gerster leidvoll erfahren musste, irgendwann wird der Druck so groß, dass sich auch mächtige Befürworter zurückziehen, weil sie um ihre eigene Position fürchten. Obwohl sie wissen, dass die Medien einem Trend folgen, der eine Eigendynamik bekommt und sich immer mehr von den Fakten entfernt. Professor Romy Fröhlich. Ich bin keine Anhängerin der Forderung, dass Medien Realität abbilden müssen. Das können sie schlichtweg nicht. Wir dürfen das gar nicht erwarten. Und solche Erwartungshaltungen sind auch Humbug. Aber wir können schon sagen, dass wir von ihnen erwarten, dass sie die Vielfalt in ihrer Vielfalt möglichst vielfältig abbilden. Wenn sie dort versagen und uns nur noch ganz kleine, minimalistische Ausschnitte aus der Realität zeigen und bringen, dann müssten wir uns Sorgen machen. Auch das Selbstverständnis der Journalisten spielt eine große Rolle. Der zunehmende wirtschaftliche Druck lässt immer weniger Zeit zum kritischen Hinterfragen und zur umfangreichen Recherche. Oft werden Pressemitteilungen von Unternehmen, Behörden oder politischen Parteien ohne Nachprüfung übernommen. Auch daraus kann sich ein Einheitstrend in der Berichterstattung entwickeln, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird. Ein Beispiel für die gezielte Information der Medien ist der Irakkrieg mit den Embedded Journalists, den eingebundenen Journalisten. Sie unterwerfen sich einer rigiden Zensur und berichten nur das, was im Sinne des Militärs und damit der amerikanischen Regierung ist. Ein fließender Übergang zur Propaganda. Eine Nation wie die USA, die aus vielen Gründen überwiegend auf die Information durch die heimischen Medien angewiesen ist, wird als Realität ansehen, was ihr durch die Medien vermittelt wird. In Europa wären solche Einflussnahmen erheblich schwieriger, was auch an der Vielfalt der Nationen und den damit verbundenen Informationsmöglichkeiten liegt. Professor Romy Fröhlich. Ich habe festgestellt, dass in Europa die Abbildleistung von Medien immer noch wesentlich besser funktioniert als in den amerikanischen Medien. Ich glaube nicht, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt richtig Sorgen darüber machen müssen, dass die Realität verfälscht wird oder verzerrt wird von unseren Medien. Aber es gibt einige Entwicklungen im Medienmarkt, die wir genau beobachten müssen. Es ist zum Beispiel zu befürchten, dass durch starke Konzentrationsbewegungen der Journalismus und die Medieninhalte dauerhaft verändert werden. Die Vielfalt der Medien ist die Grundlage für eine umfassende Information der Öffentlichkeit. Medien verbreiten auch immer Meinungen. Je mehr Meinungen, desto größer auch die Chance der eigenen Meinungsbildung. Ein gutes Beispiel dafür ist das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem in Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die westlichen Siegermächte nicht noch einmal einen zentralistisch aufgebauten Rundfunk, der im Dritten Reich zum wichtigsten Propagandainstrument geworden war. Es wurde eine föderalistische Struktur eingeführt, die Einheitsmeinungen ausschließen sollte. So können zwar bei einem Sender gewisse politische Tendenzen sichtbar werden, aber eben nicht bei allen. In anderen europäischen Ländern mit ihren zentralistisch aufgebauten Rundfunksystemen wie Frankreich oder Italien ist die Gefahr der umfassenden politischen Einflussnahme viel größer. Problematisch ist in Deutschland der bereits angesprochene Konzentrationsprozess bei Zeitungen und Zeitschriften. Dieser Prozess ist vermutlich nicht aufzuhalten. Umso mehr kommt es darauf an, aus Medienkonsumenten kritisch kompetente Mediennutzer zu machen. In den USA wird das unter dem Begriff Media Literacy zusammengefasst und an fast allen Hochschulen gelehrt. Wolfgang Möller-Streitberger, Dozent an der Fachhochschule Mannheim, versucht, den sehr amerikanischen Begriff ins Deutsche zu übersetzen. Media Literacy hat keine direkte deutsche Übersetzung. Literacy heißt im Grunde lesen und schreiben können. Und jetzt haben amerikanische Kommunikationsforscher diesen alten Begriff übertragen auf den Umgang mit der Massenkommunikation, mit Massenmedien. Und Media Literate heißt, die Fähigkeit besitzen, mit Massenmedien effizient und effektiv umzugehen. Das heißt, sie für seine eigenen Zwecke nutzen zu können, sich nicht von ihnen einfach nur manipulieren zu lassen, aber sie auch genießen zu können. In Deutschland spricht man von Medienpädagogik und auf der Konsumentenseite von Medienkompetenz. Der amerikanische Begriff Media Literacy ist aber noch umfassender. Wolfgang Möller-Streitberger. Man weiß ja aus der Geschichte, wie wichtig es für Menschen ist, lesen und schreiben zu können. Das hat ja sehr viel mit der Entwicklung der Demokratie, überhaupt der Aufklärung zu tun, mit dem westlichen Denken. Ohne Lesen und Schreiben gäbe es keine Demokratie, denn wie sollten sonst Menschen an diesem demokratischen Prozess teilnehmen können? Der Gedanke der Media Literacy ist, dass heute die Demokratie sehr, sehr stark von Massenmedien geprägt ist. Und wer heute in einem demokratischen Staatswesen sinnvoll eine Rolle spielen möchte, muss mit den Medien umgehen können. Ähnlich drückt es Professor Stanley Baron aus. Er ist Dekan des Instituts für Kommunikation am amerikanischen Bryant College in Rhode Island und einer der bekanntesten Medienforscher in den USA. Wir können die Marktkräfte nicht stoppen, besonders die zunehmende Aufspaltung der Konsumenten. Die Tage der großen Fernseh- und Radioprogramme sind vorbei. Alles, was wir tun können, ist, die Hörer, Leser und Zuschauer zu erziehen, sozusagen zu bewaffnen, aufgeklärter, effektiver, rationaler mit den Medien umzugehen. Natürlich kann das der einschlägigen Medienindustrie in den USA nicht immer gefallen. Aufgeklärte Bürger sind für bestimmte Medienprodukte wie Sensationszeitschriften oder populistische Showformate schlechte Konsumenten. Also werden Gegenmaßnahmen ergriffen. Es werden Veranstaltungen angeboten, die eine eigene Spielart der Media Literacy darstellen. Wolfgang Möller-Streitberger. Wenn die amerikanische Medienindustrie Media Literacy betreibt, dann sieht das so aus, dass Schulklassen in ein Fernsehstudio eingeladen werden, herumgeführt werden, dass ihnen erzählt wird, wie toll das alles ist, sodass sie am Ende noch bessere Konsumenten der Werbebotschaften werden. Und zwischen der universitären Schule der Media Literacy und der Media Literacy, wie sie von der Medienindustrie vorangetrieben wird, gibt es einen ganz heftigen Konflikt in den USA. Stanley Baron sagt, es ist der Konflikt darüber, wer die Deutungshoheit über die Wirklichkeit in den USA erringt oder sogar in der Welt. Noch ist es in Deutschland nicht so weit, aber die Erfahrung zeigt, dass Medienentwicklungen in den USA mit einer Verzögerung von wenigen Jahren auch den deutschen Markt erreichen. Auch hierzulande sitzt der Durchschnittsbürger täglich mehrere Stunden vor dem Fernseher und lässt sich berieseln. Kinder verbringen oft mehr Zeit vor der Glotze als in der Schule. Politische Debatten finden in der Wahrnehmung der Menschen nicht mehr im Parlament, sondern in Talkshows statt. Wen wundert, dass sich Politiker in den Sendungen von Sabine Christiansen oder Maybrit Illner die Klinke in die Hand geben? Was in Amerika schon Alltag in den Schulen und Universitäten ist, sollte auch für Deutschland gelten. Die Gesellschaft darf sich von der allgegenwärtigen Medienpräsenz nicht überrollen lassen, und das geht nur, wenn man die Mechanismen kennt. Bei uns ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema noch ein zartes Pflänzchen, das nur an wenigen Hochschulen und auch dort nur sporadisch gepflegt wird. Another major body, dependency theory. What is dependency theory? You know what it is? Fachhochschule Mannheim. Das Seminar Media Literacy wird in englischer Sprache abgehalten. Partnerhochschule ist das Bryan College in Rhode Island, USA. Dort findet fast zeitgleich eine ähnliche Veranstaltung statt. Ergebnisse werden ausgetauscht. Für deutsche Hochschulen ist das Mannheimer Projekt Neuland. Da die meiste Literatur zur Medienforschung in den USA veröffentlicht wird, ist es sinnvoll, beim Quellenstudium gleich auf die Originale zurückzugreifen. Die Studenten, die nach dem Studium in der Mediengestaltung tätig sein werden, wissen, wie wichtig gerade in diesem Bereich englische Sprachkenntnisse sind. Ganz pragmatisch sehen sie darin auch den Vorteil des englischsprachigen Seminars, auch wenn es das eine oder andere Problem mit dem Verständnis gibt. Dadurch, dass es Englisch ist, kann man vielleicht nicht so in die Tiefe gehen, in die Theorie, aber ich denke mal, es ist auch genau das Schöne dran, dass es eben mal auf Englisch gehalten wird und man so eben nicht nur was über das Fach, sondern auch noch über die Sprache lernt. Es ist mir auch aufgefallen, dass ich mehr Probleme hatte, als ich eigentlich gedacht habe, auch einfach von der Sprache her, um alles zu verstehen und so. Aber ich denke, es ist einfach wirklich auch eine gute Vorbereitung, gerade auch fürs spätere Berufsleben, weil eigentlich immer, also Englisch die Hauptsprache ist einfach. Im Vordergrund steht aber die Vermittlung von Medienkompetenz für die späteren Gestalter von Internetseiten, Printformaten oder Werbeanzeigen. Die Studenten müssen sich intensiv in die Texte einarbeiten, Verständnisfragen sind erforderlich, die Diskussion macht sichtlich Spaß, auch wenn das Englisch manchmal etwas holprig ist. Vieles bleibt auf diese Weise besser hängen als in deutschsprachigen Lehrveranstaltungen. Inzwischen haben verantwortungsbewusste Politiker und Pädagogen erkannt, dass wissenschaftliche Erörterungen an Hochschulen zwar wichtig sind, aber nicht ausreichen. Man muss in die Breite gehen und vor allem Jugendliche und Kinder befähigen, kritisch und kompetent mit den Medien umzugehen. Die meisten Eltern können diese Aufgabe nicht übernehmen, weil auch ihnen die Grundkenntnisse fehlen. Es muss Aufgabe von Kindergärten und Schulen sein, Medienkunde zu vermitteln. Ansätze dafür gibt es bereits. Im Saarland beispielsweise hat die Landesmedienanstalt den Auftrag übernommen, Netzwerke aufzubauen. Erziehern und Lehrern wird in Seminaren Medienkompetenz vermittelt, die wiederum ihr Wissen an Kinder, Schüler, aber auch an Eltern weitergeben. Karin Bickelmann, Medienwissenschaftlerin und Leiter des Bereichs Medienerziehung zum Aufbau der Seminare. Wir haben themenspezifische Schwerpunkte gesetzt. Das ist zum einen die Werbung, zum anderen Gewalt und zum dritten das Familienbild. Einerseits, wie das Zuhause in der Familie mit den Medien umgegangen wird und andererseits, wie auch in den Medien, welches Familienbild dort vermittelt wird. Über mehrere Monate treffen sich pro Seminar jeweils 25 bis 30 Teilnehmer, um einmal pro Woche Fernsehsendungen zu diskutieren und zu analysieren. Wir nehmen aktuelle Beispiele, die wir vorführen, natürlich gestaffelt nach den verschiedenen Altersgruppen, an die sich auch diese Sendungen richten, angefangen von Zeichentrickformaten, wie wir sie alle kennen, bis hin zu Auswirkungen, die im Moment gerade laufen, zum Beispiel auch die Ekelformate, die ich durchaus auch als Gewaltsendungen bezeichne. Wir besprechen zum Beispiel auch verschiedene Aggressionstheorien und wir erläutern dann, welche sie in ihrer Praxis auch wiederfinden und welche eher doch auf der Theorieebene bleiben. Den größten Einfluss in der Medienerziehung hat aber immer noch die Familie. Alle Anstrengungen der Erzieher und Lehrer werden von der Mediennutzung in der Familie entweder verstärkt oder negativ überlagert. Wenn Eltern den Kindern erlauben, unkontrolliert stundenlang täglich vor dem Fernseher zu sitzen oder die Zeit mit Videos zu verbringen, bleibt die Medienerziehung im Kindergarten oder in der Schule erfolglos. Das bestätigen auch Teilnehmerinnen an den Seminaren der Landesmedienanstalt in Saarbrücken. Die Rolle der Eltern ist mir so wichtig, dass ich dieses Projekt nur mit den Eltern zusammen mache. Das sehe ich ebenso. Es müssen alle Punkte mitspielen, also die Eltern, die Kinder und die Erzieher. Und dann kann das funktionieren, ansonsten nicht. Die Macht der Medien und ihr Einfluss auf die Gesellschaft. Immer dann, wenn wieder einmal ein neues, sogenanntes Ekelformat auf den Markt kommt oder Kriminalität in Zusammenhang mit bestimmten Gewaltdarstellungen gebracht wird, kommen Forderungen nach einer staatlichen Reglementierung. Bisher sind solche Forderungen alle ins Leere gelaufen. Es gibt viele Stellen, die eine Art Aufsicht ausüben. Dazu gehören die Landesmedienanstalten, die Freiwillige Film-Selbstkontrolle oder der Presserat der Zeitungen, um nur einige zu nennen. Viel ausrichten konnten sie nicht. Dafür ist der Medienmarkt zu groß und wirtschaftlich zu bedeutend. Deshalb hält auch Karin Bickelmann von der Landesmedienanstalt des Saarlandes wenig von gesetzlichen Regelungen. Die gesetzlichen Bestimmungen, die wir hier als Landesmedienanstalt als Aufsichtsbehörde ausführen, die reichen allein nicht aus, um irgendwo eine Bewegung in der gesamten Gesellschaft auszumachen. Wir müssen irgendwo da anpacken, wo wir den Menschen, Kindern und Erwachsenen beibringen, selber mit den Medien umzugehen. Media Literacy, Medienpädagogik, Medienkompetenz an Hochschulen, in Veranstaltungen der Landesmedienanstalten, in Diskussionsrunden von Politikern und Mediengewaltigen. Gerade die Macher klopfen sich in öffentlichen Veranstaltungen immer wieder gegenseitig auf die Schultern und beschwören die schöne, informative Medienwelt. Dschungelshow oder Containerfernsehen sind Ausrutscher, die augenzwinkernd zugegeben werden, während im Hinterkopf bereits die nächste Staffel entsteht. Schließlich gilt, Geschäft ist Geschäft. Gewalt im Fernsehen, alles nicht so schlimm. Eine Gesellschaft kann so etwas aushalten, solange die Medienvielfalt erhalten bleibt. Aber in der Realität werden die Freiräume, bestimmt von Auflage und Quote, immer mehr ausgetestet. Generationen, die nur noch mit Medienfastfood in Berührung kommen, ändern ihre Konsumgewohnheiten. Gegensteuern können aber nur die Konsumenten selbst, indem sie als aufgeklärte Mitglieder der Mediengesellschaft erkennen, wo und wie sie manipuliert und wann Grenzen überschritten werden. Eine Erziehungs- und Informationsaufgabe für Kindergärten, Schulen und Universitäten. Es sei denn, die Gesellschaft kapituliert vor dem freien Spiel der Kräfte mit den bereits absehbaren Folgen. In SWR 2 Wissen hörten Sie Massenmedien und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Eine Sendung von Otto Deppe. Morgen heißt es in SWR 2 Wissen: Globalisierung auf buddhistisch, wie der Weltmarkt Bangkok verändert.